In den vergangenen Tagen haben wir uns mit der Offenbarung intensiv beschäftigt. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel und sie ist das Buch im wahrsten Sinne des Wortes mit den sieben Siegeln, weil es eben auch davon handelt, von diesen sieben Siegeln. Wir haben gemerkt, dass das Buch der Offenbarung viele Parallelen aus dem Alten Testament hat, dass es ganz viel über Jesus Christus sagt. Wir haben auch gemerkt, dass nicht alles immer ganz so leicht verständlich ist und dass es manche Stellen gibt, die man auch unterschiedlich sehen kann, selbst wenn wir uns alle darum bemühen, Gottes Wort gut zu verstehen und selbst wenn wir auch so alle die grundsätzliche Auffassung haben, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass er da zu uns redet. Aber es gab auch viele Dinge, die wir gemeinsam entdecken konnten. Und heute geht's um das Thema verwandelt durch den Vollender. Den Predigttext haben wir gehört. Ich erinnere nochmal dran, dass die Offenbarung geschrieben worden ist an sieben ganz konkrete Gemeinden im damaligen kleinen Asien. Und das Besondere war, dass die Offenbarung zum einen sieben Sendschreiben an diese Gemeinden hat und dass die Offenbarung insgesamt sowas wie so ein Rundschreiben war. Dass also alle Gemeinden hier, die hier aufgeführt sind, angefangen in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, dass alle diese Offenbarung gehört haben, gelesen haben in ihrem Gottesdienst. Und wir haben auch festgestellt, dass bei diesen Sendschreiben, ganz am Anfang der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, da standen manche Dinge drin, die waren gar nicht so angenehm zu hören für alle Gemeinden. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, die Gemeinde in Sardes, wenn ihr es nochmal zu Hause nachlesen wollt, die haben nicht so ein Superzeugnis bekommen, sage ich mal, sondern da mussten so einige Dinge geändert werden. Andere Gemeinden, die eher klein waren und äußerlich gar nicht so viel hergaben, die sind aber dagegen sehr gelobt worden von unserem Herrn. Wir haben festgestellt, dass die Offenbarung viele Bilder und Symbole enthält und dass so ein bisschen ein Motto passt, was es von diesem Künstler Christo hergibt. Ihr erinnert euch noch dran, das ist der verhüllte Reichstag aus den 90er Jahren und dieser Künstler Christo hatte dieses Motto, Verhülltes sieht man besser. Etwas, was besonders eingepackt ist, das wissen wir ja von Weihnachten und Geburtstagen, Dinge, die man besonders verpackt, die kriegen unsere Aufmerksamkeit. Und in der Offenbarung sind manche Dinge in eine besondere Sprache, in besondere Bilder eingepackt, die unsere Aufmerksamkeit erregen wollen. Und das haben wir auch in dem Bibelabschnitt, der Predigt eben auch zugrunde liegt, in Offenbarung 21. Und man muss das ein bisschen entpacken, um es ein bisschen besser verstehen zu können, um zu erkennen, was Gott uns dadurch dann eben sagen will. Und wir haben auch gesagt, es gibt eine Haupthandlung, einen Haupthandlungsstrang in der Offenbarung. Das sind die sogenannten Gerichtszyklen. Was in diesen Gerichtszyklen steht, davor und danach, ist manchmal nicht so ganz leicht, sage ich jetzt mal, zu verknusen. Da sind auch schwierige Dinge drin. Wir haben gestern Nachmittag auch einige Stellen über das Gericht Gottes so gelesen. Das war schon nicht ganz leicht, auch das zu verstehen und aber vielleicht nicht nur das zu verstehen, auch es zu verarbeiten. Der Ernst, der hinter diesen Dingen steht. Und wir haben in unserem heutigen Abschnitt, fangen wir sozusagen an, nachdem all diese Gerichte Gottes durch sind. Und nachdem Gott sozusagen Platz geschaffen hat für eine neue Welt, Platz geschaffen hat für einen echten Neuanfang, wo die Dinge anders sind. Und wenn man sich das anschaut, dieses Kapitel 21, was wir eben gehört haben, dann kann man sagen, dass das so ähnlich ist, dass das einfach eine Zukunftsvorstellung ist, die uns nicht irgendwie jemand gibt, sondern Gott selbst in seinem Wort. Dass er uns ein Bild davon gibt, wie die Zukunft einmal sein wird. Wenn man in der Literatur nachschaut über Zukunftsvisionen, Zukunftsvorstellungen, dann gibt es da mindestens drei ganz unterschiedliche Arten, die man finden kann. Und die eine Art ist so etwas wie eine Utopie. Eine Utopie ist eine Zukunftsvorstellung, die eine perfekte Zukunft darstellt, eine fiktive, positive Gesellschaftsordnung, die aber eigentlich nie sich realisieren lässt, die nie wirklich kommt. Ne, bei einer Utopie sagen wir, ja, hört sich gut an, aber das wird nie. So, und die Frage ist, womit haben wir es hier zu tun? Solche utopischen Vorstellungen, das kennen wir aus der Geschichte, können dann manchmal auch gefährlich sein. Utopien sind zum Beispiel politische Ordnung, Kommunismus oder der Sozialismus, wo man sagen kann, ja, das eine oder andere an der Idee mag ja alles ganz schön und gut sein, aber das hat nie wirklich funktioniert, und wo es versucht wurde, war das nur mit Zwang und mit Gewalt und mit ganz schwierigen Dingen, und das war nicht wirklich förderlich. Und dann gibt es noch andere Vorstellungen von der Zukunft, die nennt man Dystopie. Das sind ganz schwierige, dunkle Vorstellungen von der Zukunft. George Orwell hat früher mal dieses Buch geschrieben, 1948. Vielleicht muss, ja, 1948 hat er 1984 geschrieben. So war das, genau. Dankeschön. Hast recht. So, und wer das gelesen hat, erinnert sich noch dran, das ist so eine ganz düstere Zukunftsvorstellung. Von Diktatur, von Unterdrückung, von einer Welt, die keiner will, sozusagen. Und dieser Ort oder diese Dystopie haben die Menschen geschrieben, um zu warnen vor der Zukunft, vor gefährlichen Entwicklungen und zu sagen, das oder das soll auf keinen Fall passieren. Das sind so manche Science-Fiction, die man im Fernsehen sehen kann, sind auch solche Dystopien. Und dann gibt es als dritte noch das Gegenteil von der Dystopie und auch eine Alternative zur Utopie, das ist die Utopie. Das ist die Beschreibung einer idealen Zukunft, die aber tatsächlich Realität werden könnte. Und wir haben es in der Bibel, in diesem Abschnitt, sozusagen mit einer Utopie zu tun, mit der Beschreibung eines guten Ortes, einer guten Zukunft. Und ich möchte deutlich machen, in den drei Punkten, die ich gleich ausführen werde, warum wir wirklich davon ausgehen können, weshalb wir begründete Hoffnung haben, dass das nicht eine Utopie ist. Etwas, was nie kommen wird, was unrealistisch ist, was uns nur sozusagen Flausen in den Kopf setzt und am Ende werden wir nur enttäuscht sein. Sondern weshalb das ein guter Ort ist, der uns heute motiviert und wo wir verstehen können oder wo wir wirklich in unseren Herzen begreifen können, dass Gott diese Zukunft für uns bereithält. Was ist das Besondere jetzt an dieser Beschreibung der Zukunft? Drei Dinge, die alle mit Freude zu tun haben. Diese Zukunft, die Gott für uns bereithält, die soll uns zur Freude führen. Und warum? Zum einen Freude als erster Gedanke, weil Gott alles Leid der Welt beendet. Wir haben uns diesen Bibelvers oder diesen Satz schon einmal an diesen Tagen angeguckt. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Die dabei waren, erinnern sich, dass diese Aussage, Gott wird abwischen alle ihre Tränen, dass der auch schon in Offenbarung Kapitel 7 vorkommt. Und zwar in dem Kapitel, wo es um die Märtyrer geht. Diejenigen, die stark gelitten haben um ihres Glaubens willen. Die Offenbarung beschreibt jetzt am Ende nochmal eben diesen guten Ort, eine Wirklichkeit, die wir uns praktisch so gar nicht wirklich vorstellen können. Eine Wirklichkeit ohne Tod, ohne Tränen, ohne Klagen, ohne Quälerei. Ohne all diese Dinge. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber das ist so ganz anders als das, was wir jetzt erleben. Wir haben in diesen Tagen auch schon mal die Tagesschau angeschaut, die 100-Sekunden-Version. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Und jetzt überlegt euch mal, was hat diese neue Welt, die Gott schaffen wird, welche Auswirkungen hat die auf die Tagesschau? Wie würde das verändern? Diese 100 Sekunden oder die ganzen Nachrichten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder müsste die Tagesschau ihr Programm total umstellen, nämlich darin, dass du ja gar keine schlechten Nachrichten mehr zu verbreiten hast. Keine Dinge, die irgendwie Sorgen machen, sondern die müssten eigentlich nur beschreiben, also heute ist wieder hier das Schöne passiert. Dort war gutes Wetter, dort haben sie das hinbekommen, da war wieder Friede, Freude, Sonnenschein, da haben sich die Menschen besonders gut verstanden, hier haben sie etwas besonders gut hinbekommen und da sind sie besonders glücklich. Stellt euch mal vor, das würdet ihr in den Nachrichten dann sehen. Es würde nur noch über Gutes berichtet. Das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Aber die Nachrichten würden das total verändern. Oder aber es gibt gar keine Nachrichten mehr. Und es wird so wie heute Morgen im Gottesdienst einfach dann angesagt, Freunde, das und das ist letzte Woche alles gerade wieder super toll gelaufen. Diese beiden Möglichkeiten haben wir im Himmel. Also entweder wird's total anders und wir hören nur noch eins Gutes nach dem anderen. Die werden dann irgendwann sagen müssen, wir müssen leider die Tagesschau beenden, weil wir können leider nicht alle guten Nachrichten bringen. Ja? Es wird unvorstellbar gut sein. Und die Bibel, wer die Offenbarung liest, der bekommt dabei nicht den Eindruck, dass das naiv war, was beschrieben wird, sondern diese Kapitel stehen ja wirklich ganz zum Schluss. Kapitel 21 und 22. Und wir haben uns am Wochenende echt auch durch die harten Brocken zumindest versucht durchzuarbeiten. Durch die Dinge, die wirklich schwierig sind. Und die Bibel ist keine Utopie deshalb, weil sie das Leid und das Böse und die Schwierigkeiten in dieser Welt, die es gegeben hat, ja nicht ausblendet. Sondern sie rechnet ganz stark damit. Die Bibel ist ein Buch, das den Menschen und auch seine Geschichte durch und durch reflektiert. Aber die Bibel zeigt den Weg, wie Gott tatsächlich das Leid in dieser Welt beendet hat. Und es gibt mindestens zwei Dinge, wenn wir uns auch die Entwicklung der Menschen anschauen, die deutlich machen, dass die Bibel, also dass das nicht einfach etwas ist für Leute, die so ein bisschen sozusagen geistig minderbemittelt sind. Das ist ja immer der Vorwurf in der Geschichte gewesen, dass auch aus der Religionskritik das gesagt wurde, Religion ist Opium fürs Volk, das vertröstet die Leute auf den Himmel und dann engagieren die sich nicht mehr so in ihrer eigentlichen Welt. Aber dazu kann man mindestens zwei Dinge sagen. Man kann zum einen sagen, dass die Geschichte der Christenheit und die Geschichte der Gemeinde Jesu gezeigt hat, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Dort, wo Menschen begriffen haben, dass das Evangelium von Jesus Christus sie in ihrem Leben trägt, dort, wo Menschen begriffen haben, dass sie eine gute Zukunft haben, führt das in aller Regel nicht dazu, dass Leute sagen, ich habe eine gute Zukunft, okay, dann setze ich mich jetzt mal in den Stuhl und kümmere mich um nichts mehr. Das ist normalerweise nicht der Fall. Sondern in der Geschichte war es so, und so ist zum Beispiel auch unser Werk entstanden, dass Leute, die eine begründete Hoffnung hatten, von der sie begeistert waren, da haben sie angepackt. Die Stiftung Freie Evangelische Gemeinden, in diesem Jahr 125 Jahre alt, hat angefangen in einer Zeit der Katastrophe für Hamburg in der großen Cholera-Epidemie 1893, als 16.000 Leute krank oder 17.000 Leute krank geworden sind und über 8.000 Menschen gestorben sind. Und als ganz viele Leute keine Hoffnung mehr hatten für die Stadt und gesagt hatten, das geht jetzt definitiv den Bach runter. Ende aus die Maus. Und da haben Christen gesagt, wir werden jetzt nicht weglaufen, sondern wir werden zwei Dinge tun. Wir werden uns um Kranke und Sterbende kümmern und wir werden diese Hoffnungsbotschaft weitersagen. Das stimmt einfach nicht. Und ich hoffe, dass man das mir und euch auch abspürt, dass die Hoffnung, die die Bibel hat, eben nicht etwas ist, was uns einfach nur in die Passivität führt. Und zum anderen kann man genauso gut sagen, dass nicht die Hoffnung auf einen Himmel und auf einen Gott, der die Dinge am Ende regelt, dass das nicht einfach ein psychologischer Traum ist, sondern man kann ja auch genau das Gegenteil einfach mal ausdrücken. Man kann sagen, Leute, die nicht bereit sind, an einen Gott zu glauben, die nicht bereit sind, daran zu glauben, dass es eine gute Zukunft gibt, auch die können ja ihre psychologischen Gründe haben. Nämlich den Grund, dass sie sich nicht vor Gott verantworten wollen. Den Grund, dass sie nicht bereit sind, sich zu ändern. Als Christen wissen wir, dass sich der Himmel nicht beweisen lässt. Aber wir haben anhand unzähliger Beispiele von Menschen erfahren, dass die Hoffnung, von der die Bibel auch hier redet, dass die sich auch in Leid und Tod als tragfähig bewiesen hat. Wir wollen uns diese Hoffnung nicht kaputt machen. Wir wollen nicht auf das Diesseits uns einfach vertrösten lassen, sondern wir wollen all die Hoffnung, die Gott uns gibt, heute in unser irdisches Leben mit hineinnehmen. Wir wollen unser Herz von Gott mit dieser Hoffnung erfüllen lassen. Und es ist so, dass Menschen, die keine Hoffnung haben auf dieser Welt, dass die oft fliehen müssen in ganz viele Dinge, die eben keine dauerhafte Hoffnung bieten können. Sie müssen fliehen in Vergnügung, sie müssen fliehen in ihre eigene Traumwelt, die abgekapselt ist von dem Alltag und so weiter. Es ist der Grund, weshalb, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr montags morgens auf die Arbeit kommt, dass da erstmal manchmal so eine richtig trübe Stimmung ist oder dass Leute richtig gestresst sind, weil sie irgendwie ihre eigene Traumwelt, das eigene Vergnügen, all diese Dinge gar nicht integriert kriegen in die normale Welt, in ihren Alltag. Aber Christen haben eine Hoffnung, die in das ganz normale Leben hineinspielt. C.S. Lewis hat das so formuliert, strecke dich nach dem Himmel aus und du wirst die Erde dazu bekommen, aber strecke dich nach der Erde aus und du wirst nichts von beiden erhalten. Wenn wir keine Hoffnung über dieses Leben und über diese Erde hinaus haben, dann sind wir tatsächlich in unserem ganzen Leben hoffnungslose, bemitleidenswerte Wesen. Wir haben eine Freude auf den Himmel. Warum? Weil Gott alles Leid beenden wird, weil etwas Neues entstehen wird. Wir haben aber auch eine große Freude. Warum? Weil Gott selbst der Mittelpunkt sein wird. Wenn wir überlegen, worauf wir uns im Himmel freuen, am Himmel freuen, dann können wir verschiedene Dinge sagen, verschiedene Dinge ausführen. Aber mir hat einmal das geholfen, was Ernst Wilhelm Erdlenbruch, der ehemalige Leiter der Inlandmission, mal kurz vor seinem Tod in einem Christsein-Heute-Interview gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ich von der goldenen Stadt mit den Straßen aus Gold höre, ist das für mich nicht greifbar. Und es ist mir auch total egal, ob ich da barfuß oder in Sandalen durchlaufe. Völlig überzeugt bin ich davon, dass ich endlich Jesus sehen werde. Er ist die große Liebe meines Lebens und ich habe ihn noch nie gesehen. Dann schaue ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Er wird mich erkennen. Er wird mich ansprechen. Er wird mich an die Hand nehmen und in etwa sagen, Junge, jetzt kannst du all deine Grenzen hinter dir lassen. Komm, ich zeige dir den Vater. Darauf freue ich mich. Hier in unserem Abschnitt wird ja auch herrlich beschrieben, dass es eine wunderbare, perfekte Stadt ist. Ich sah die heilige Stadt, wie das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und ab Vers 9 wird in diesem Kapitel auch die Stadt nochmal beschrieben in einer Vollkommenheit, auch in einer architektonischen Vollkommenheit und Schönheit. Und ich glaube, das wird wirklich super schön sein. Und dennoch glaube ich, dass Ernst Wilhelm Erdlenbruch recht hat. das Allergrößte und das Allerschönste am Himmel, das ist Gott selbst, dem wir begegnen werden. Das ist Gott selbst, der alles erfüllen wird. Und in seiner Gegenwart werden wir keinen Mangel mehr haben. Wenn wir Gott so begegnen werden, dann wird das mindestens zwei Auswirkungen haben. Zum einen wird es dann so sein, dass wir als Christen dann für alle erkennbar sein werden, erkennbar sein wird, was wir heute schon sind, nämlich wirklich Kinder Gottes. Kinder und Erben dieses überreichen und überaus großartigen Gottes, der uns lieb hat. Wir werden, heute ist es immer noch so, dass wir manchmal vielleicht selbst unsere eigenen Fragen haben, dass wir uns manchmal die Frage stellen, warum haben wir auch heute noch mal mit Krankheit zu tun, warum erhört Gott nicht alle Gebete, warum ist das Ansehen von Christen in der Öffentlichkeit vielleicht manchmal schwierig, aber das wird alles weg sein, weil wir werden in der direkten Gegenwart Gottes sein. Und das werden wir einfach nur genießen und uns daran freuen. Das ist mit nichts aufzuwiegen. Und in seiner Gegenwart wird sich auch unser Miteinander völlig nochmal verändern. In seiner Gegenwart wird aller Kampf, aller Streit aufhören. Zwischen allen Menschen und natürlich auch zwischen Christen. In Vers 4, das haben wir eben ja gelesen, ist davon die Rede, dass es keinen Streit und keinen Tod mehr geben wird. Die Erde wird befriedet sein, weil der Widersacher, der Teufel, endgültig vernichtet ist. Aber nicht nur die großen Kriege werden aufhören, sondern auch die kleinen Nicklichkeiten, die Kämpfe zwischen Christen, das Neiden, das schlecht übereinander reden und so weiter und so fort. Warum? Weil unsere Beziehung zu Gott sozusagen die Vertikale, weil die alles andere überlagern und überstrahlen wird. Die sichtbare Präsenz Gottes wird unser Miteinander als Christen nachhaltig verändern. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, dass auch die Erkenntnisunterschiede aufhören werden. All die Fragen, die wir gestern Nachmittag noch nicht klären konnten, erinnert ihr euch noch daran, wie ihr dabei wart, waren ein paar Dinge, da waren wir uns noch nicht so ganz sicher. All das wird dann beantwortet und spielt aber auch gar nicht mehr so die große Rolle, weil wir werden es dann erleben. Es wird so sein, da müssen wir gar keine Frage mehr stellen. Das wird einfach klar sein, wenn wir Gott selber da so sehen. Können wir uns das vorstellen? Manchmal frage ich mich ja, was ist das größere Wunder, dass Gott Krieg, Leid und Terror zum Ende bringt oder aber auch, dass Christen sich endlich mal verstehen ohne irgendwelche Schwierigkeiten und Nicklichkeiten. Was ist da das größere Wunder? Auf jeden Fall beides wird realisiert sein. Es wird das andere nicht mehr geben und wir werden ihn sehen und das wird einfach großartig sein. Ich freue mich schon sehr auf diesen Augenblick. Aber die Frage ist trotzdem auch nochmal, was hat diese künftige Welt mit uns heute zu tun? Weshalb können wir uns heute freuen? Schon heute freuen. Wir können uns freuen, weil er uns anspornt, weil diese Utopie, dieser gute Ort, weil die Verheißung, dass Gott unter uns wohnen wird, weil das uns heute schon anspornt, durchzuhalten und zu überwinden. Ihr erinnert euch daran, dass bei den Sendschreiben am Anfang der Offenbarung auch immer die Aufforderung war an die sieben Gemeinden, dass sie überwinden sollen oder dass sie siegreich aus dem Kampf hervorgehen sollen. Und das ist hier nochmal im Grunde aufgegriffen an dieser Stelle. Die Christen werden aufgefordert zu überwinden. Sie werden aufgefordert, siegreich zu sein. Das habe ich eben schon angeführt. Das war ja immer der Vorwurf an die Christen, wenn sie zu viel über den Himmel reden, dass sie vielleicht flüchten würden und dass sie die Realität nicht wahrnehmen. Aber Umgekehrt haben wir das ganz oft vorgestellt, festgestellt, angefangen bei den Evangelium, dass die Welt, die Gott uns vorstellt, dass die Welt und die Werte, die Jesus seinen Jüngern aufgemalt hat, dass die tatsächlich die Realität der Menschen verändert haben. Und das auch schon auf unserer Erde. Die Art und Weise, wie Jesus Gemeinde beschrieben hat, die Art und Weise, wie Jesus ein barmherziges Miteinander beschrieben hat, das hat unsere Welt wirklich verändert. Und die Bibel fordert uns auf, aufgrund dieser schönen Zukunft, aufgrund der Tatsache, dass Jesus Christus selbst der Sieger ist, dass er den größten Kampf schon lange gewonnen hat, dass der Teufel schon lange weiß, dass seine Zeit abläuft und dass er nicht den Sieg davontragen wird. Wegen all dieser Dinge fordert uns die Bibel heraus, überwinde du auch in deinem Leben, in deiner Situation. Das ist so ähnlich wie, wenn man Kinder ermutigt, Schritte im Leben zu gehen, wo wir wissen, sie können das schaffen. Sie werden das wirklich schaffen. Kennt ihr vielleicht, wenn die Kinder das erste Mal in der Schule einfach enttäuscht sind, dass es mit dem Lesen und Schreiben noch nicht so gut klappt? Oder vielleicht beim Sport mit dem Weitsprung, dass sie nicht so weit springen können wie andere? Oder beim Schwimmen? Als Eltern, die einen weiteren Blick haben, die ihnen zur Seite stehen, da können wir ihnen Mut machen und sagen, bleib dran, kämpf. Du wirst das schon schaffen. Und manchmal glauben Kinder einem das dann. Nicht so wirklich. Die sind enttäuscht, die sind frustriert. Aber weil wir das Ganze, das Größere sehen, deshalb können wir sie ermutigen. Und deshalb können wir sie in Dinge zutrauen, die sie wirklich schaffen. Und so können wir das auch hier verstehen. Weil Gott derjenige ist, der unser Vater ist. Weil Gott derjenige ist, der das vollkommene Bild vor Augen hat und uns sogar auch vor Augen malt. Deshalb fordert er dich und mich heraus, dass wir in unserem Leben mit unseren Herausforderungen, die wir alle haben, dass wir da überwinden lernen. Und das ist vielleicht nochmal da die Botschaft und die Herausforderung auch der Offenbarung an dich und mich. An welchen Stellen deines Lebens soll Gottes neue Welt, von der wir eben auch gesungen haben, schon heute in deinem Leben Realität werden? Nicht, weil du dich abstrampelst und abmühst, sondern weil Gott mit seiner Präsenz, mit seiner Macht, mit seiner Liebe schon heute in dein Leben kommt. Wenn das stimmt, wenn das einmal Wirklichkeit wird, was wir hier lesen, wenn das wirklich stimmt, was kann heute dann schon in deinem Leben davon Wirklichkeit werden? An welcher Stelle kannst du heute schon anders denken? An welcher Stelle kannst du heute schon glauben und hoffen, dass Gott in deinem Leben etwas verändert? An welcher Stelle kann schon heute etwas von dieser Weisheit und Liebe, von der Stefan am Anfang des Gottesdienstes auch vorgelesen hat, sichtbar werden? Gottes neue Welt kommt. Und es ist doch blöd, dass wir erst nach unserem Tod dann anfangen würden, so zu leben und so zu tun, als wenn es gibt. Wenn das mit dem Himmel stimmt, dann lass uns doch heute so leben. Dann lass uns schon mal ein bisschen Himmel üben. Auch im Miteinander. Dann lass uns heute schon mal damit rechnen. Er hat das wirklich. Ich habe versucht, das für mich noch mal ein bisschen grafisch darzustellen, was es bedeutet, dass Christen eine besondere Hoffnung haben und was sie da unterscheidet von anderen Menschen. Bei den meisten Menschen ist es so, im Leben, die keine Hoffnung haben über ihr Leben hier hinaus, dass die Freude in ihrem Leben vielleicht so ungefähr folgendermaßen verläuft. Also sie fängt irgendwie an und im Laufe des Lebens, wenn es gut läuft, kommt immer mehr Freude dazu. Warum? Weil man immer mehr Dinge im Leben kann, weil man vielleicht mehr finanzielle Möglichkeiten hat und mehr Freiheit und so weiter und so fort. Und irgendwann bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber bei vielen ist es so, irgendwann ist dann der Höhepunkt so überschritten. Das könnte so im Alter von Wolfgang Schäfer und mir sein, so ungefähr, ja? Also so Anfang 50 und so weiter, ne? Da merkt man irgendwie, es kommen ein paar Zipperlein. Man wird auch nicht mehr alles so im Leben, ne? Wolfgang, schon mal so eine oder andere Zipperlein hier und da? Ich weiß von nichts. Oh, ja, okay. Wir werden es ihm nach dem Gottesdienst nochmal erklären, okay? Gut, also, ja. So, und dann ist es so, dass Leute auch wissen, irgendwann könnte es auch mal rasant bergab gehen. Ja? Und irgendwann ist auch mal Schluss. Ende Gelände, aus die Maus, vorbei. Das ist die Perspektive von Menschen ohne Christus. Und deshalb versuchen viele Menschen, so diese Phase möglichst weiter hinauszuziehen. Und es kann auch sein, dass es bei dem einen oder anderen so diese Phase bis hier vorne geht. Und dann geht es eben da schneller bergab. Ja? Aber das ist so der Grund, weshalb viele Menschen in unserem Land, das kann man ja das kann man ja wirklich nachweisen, auch so große Schwierigkeiten haben, überhaupt mal in ein Krankenhaus zu gehen oder in ein Seniorenzentrum. Warum? Weil sie dann mit Themen sich auseinandersetzen müssen, die irgendwie nicht dazu passen, dass sie das Leben genießen wollen und dass sie an all diese Dinge nicht erinnert werden wollen. Und das ist gar nicht so leicht, sage ich jetzt mal, auch angesichts des Todes, angesichts von Krankheit und Leid, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Da haben es Menschen ohne Christus wirklich schwierig. Und ich habe so gesagt, das ist eigentlich so die Kurve von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Ich habe die mal besonders fett gemacht. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil das die wichtigere Kurve ist. Ja? Und zum anderen, weil, also das geht ja hier steil bergauf, das ist aber keine gefühlte Kurve, sondern man kann bei dieser dicken Kurve auch sehen, das kann auch da nochmal bergauf und bergab gehen. Also wir fühlen uns ja nicht jeden Tag besser als am Tag davor. Also ich jedenfalls nicht. Also gibt es jemanden, der seit 4 Wochen sich jeden Tag besser fühlt? Also ich wäre dann wahrscheinlich auch nicht mehr auszuhalten, zumindest für meine Frau nicht. Die würde mich dann, sagen, jetzt geh du mal woanders hin, du hebst ja völlig ab oder so. Ja? Aber das ist eigentlich die biblische Realität. Denn wir gehen dieser Ewigkeit Gottes entgegen. Und es wird so kommen, dass all die Dinge, um die du dich sorgst, all diese Dinge, die dich manchmal schlaflos machen, dass er das überwindet in seiner neuen Welt. Und deshalb haben wir echt eine super Perspektive. Das ist unsere Perspektive mit Christus. Und ich wünsche mir sehr, dass das unsere dass das unser Leben prägt. Christen waren in der Geschichte, da wo sie richtig gut und stark waren, nicht in erster Linie daran zu erkennen, dass sie besonders schlau waren, dass sie eine besondere Meinung zu gewissen Themen hatten. Sie waren vor allem daran zu erkennen, dass sie eine unkaputtbare Hoffnung hatten. Und dass diese Hoffnung und diese Freude über das, was Gott tun wird, was er ganz gewiss tun wird, dass das ihr Leben bestimmt hat. Und wir haben uns jetzt 3 Tage mit der Offenbarung beschäftigt. Manche Dinge waren schwierig, aber es gab auch richtig viele super schöne Dinge, die einen auch gewiss machen können. Und ich wünsche mir, wenn ihr nachher aus dem Gemeindehaus rausgeht, dann wünsche ich, dass ihr ein bisschen froher, ein bisschen erhobenen Hauptes und mit echter Freude im Herzen hier weggeht, weil wir eine gute Zukunft haben. Also, liebe Freunde, wenn wir uns nicht freuen können, wer soll sich denn dann freuen? Bei der Perspektive. Wir wissen, wir glauben, es ist uns gesagt, dass eine großartige Zukunft auf uns wartet, dass Gott abwischen wird, alle Tränen von jedem einzelnen Auge und dass wir ihn selbst sehen werden, mit ihm sein werden, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ich glaube.